Ein oder andere mag das kennen. Wir haben es ungefähr schon 100.000 Mal erzählt, aber ich erzähle es gerne noch ein 100.000 erstes Mal. Wir schreiben Songs und erzählen damit so eine kleine Reise. Vom sich ändern, vom was Neues ausprobieren und vom eine neue Heimat finden, vielleicht auch ein Stück weit das Alte hinter sich lassen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass das ganz oft so ist, dass man sich dabei fühlt, als würde man im Kreis gehen. Man probiert was Neues, aber man kommt irgendwie nicht an den Punkt, wo man sich sicher fühlt, sich angekommen fühlt. Und dabei haben wir festgestellt, dass das im Kreis gehen wahrscheinlich dazugehört. Und weil wir wahnsinnig fantasielos mit Songnamen sind, heißt das nächste Stück Im Kreis. Viel Spaß!